Lesung der Botschaft vom 17. Januar 2022 von Thomas aus der Familie Neubert mit dem Titel Sklaverei und Tod. Es ist eines der einfachsten Themen, am einfachsten zu verstehen, will ich vorab gerne bemerken. Jedoch sind es immer noch über 80% der Menschen, die es nicht verstehen können. Mir unbegreiflich. Das Leben, dies ist ein Erfahrungs- und Prüfungserlebnis von der Geburt hin zum Ende des Durchwanderns der einen Welt und der darauf folgenden Neugeburt in einer anderen Welt für jeden Prüfling zeichnet, ist grundlegend ein sehr einfach darstellbarer Prozess von aneinandergereihten Missverständnissen, jene sich aus einfacher Summenbildung besonderer Ursachen in einer kumulierten Wirkung addieren. Jeder bewusste Mensch ist im Wissen, fasse ich glühendes Metall an, so wird im Falle, ich bin kein Übermensch, Yogi, Meister etc., der unnormale thermische Zustand des Gegenstandes schon ein erhebliches Aha-Erlebnis bescheren. Gleiches erfährt der Suchende auf seinem Wege hinunter vom Berliner Fernsehturm, dem Eiffelturm, dem Moskauer Fernsehturm, solange er auf Flugunterstützung wie Fallschirm oder Gleitschirm verzichtete, wird ein ziemlich unliebsamer Aufprall. Unverständlich. Auf der einen Seite weiß Mensch ganz genau um die Gesetze, kennt Ablauf des Schmerzes, kennt also die Gesetze dieser Welt auswendig, diese in vollster Konsequenz, sie seinen Kindern und Enkeln sogar beibringend, geh nicht da so nah ran, sonst fällst du runter, Piefke. Er erklärt andererseits aber kosmische Gesetze für ungültig, setzt sich über jene hinweg, meint also Übermensch zu sein, beziehungsweise ist dermaßen bekloppt, noch nie etwas von Ursache und Wirkung gehört zu haben. Da mir dieser Umstand des Kopfschütteln Müssens immer wieder, selbst unter hochgebildeten Freunden begegnet, muss das Thema erneut und gerade in Anbetracht der heutigen Situation des überschwappenden Satanismus mit seiner Corona-Hysterie besprochen werden. Erstens, jede Ursache zieht ihre Wirkung nach sich. Jede, ohne Ausnahme. Du hast keine einzige Chance, auf ein Vergessen einer Ursache zu hoffen, Mensch. Die Firma Finanzamt wird dich vielleicht vergessen, wenn du deinen freiwillig mit denen abgeschlossenen Vertrag nicht erfüllst. Die Gemeinde-NGO wird dich vergessen, falls du dort per Regis als freiwilliger Vertragspartner gelistet bist und in dem Wollen, dass du ja schließlich gehabt haben musstest, deine Rechte gänzlich an den König zu übereignen und in diesem Zusammenhange ihre Plünderungsversuche nicht gänzlich erfüllt zu haben scheinst. Aber denke nicht, dass kosmische Allmacht in irgendeiner Form dir nachlässig gegenübertreten wird, denn dann hätte das göttliche Prinzip ein Leck und dem ist nicht der Fall. 1a. Wir leiten erneut ab, was ich mindestens 100-fach bereits in 20 Jahren wiederholte. Jedoch mögen wegen meiner bestimmten Ausdrucksform nicht verstanden werden konnte, möglich wegen meiner bestimmten Ausdrucksform nicht verstanden werden konnte oder, was auch möglich ist, eben aus Sucht und Gier oder anderen niederen Seinszuständen, vielleicht auch, dies als meine Annahme, rein aus Übermut gegenüber dem Leben, einfach nicht verstanden werden wollte. Denn so manches Mal ging der Esel bereits aufs Glatteis. Stopp! Wir beginnen einmal weiter vorne, um nicht wieder vorschnell etwas Grundlegendes in die Welt zu setzen, was nicht verstanden werden kann. Am Anfang war da also das leblose Leben, das Unbewusste, lehrt uns Schwester Isais in ihrer Offenbarung. Das Leben war lebendig, aber den lebenswerten Charakter erhielt dieses erst, nachdem Allvater einhauchte den Bewusstseinsfunken. Da waren jene, die später Menschen sich nannten, andere, die ihre Tiere waren, und die Pflanzen, die zu ihnen gehörten. Lassen wir einfach mal so stehen und wirken, was wir nun wissen. Allen genannten der drei Lebensaspekte, ich lasse bewusst erst einmal die Dämonen heraus, sanken als neuer Lebensfunke in die von Allvater geschaffene Welt mit ihrem polaren Dualismus herab, sich diesseitig eines großen Spiels in Miteinander und Erfahrung zu bringen, hierin den Unterschied genannter polarer Dualität zu erlernen und möglichst in Erfahrung zu bringen, wer und was man in Wahrheit ist. Ein Mensch? Naja, lassen wir das mal so unbeantwortet stehen. Da geht noch weit mehr nach oben, aber gut, nennen wir das Wesen der Einfachheit halber Mensch. Bewusstsein? Wir wollen nicht übertreiben. Kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz bezeichnet in der Sozialpsychologie einen als unangenehm empfundenen Gefühlszustand, der dadurch entsteht, dass ein Mensch unvereinbare Kognitionen hat. Wahrnehmungen, Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Wünsche oder Absichten. Kognitionen sind mentale Ereignisse, die mit einer Bewertung verbunden sind. Zwischen diesen Kognitionen können Konflikte, Dissonanzen entstehen. Kognitive Dissonanz tritt unter anderem auf, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, obwohl die Alternativen ebenfalls attraktiv waren, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, die sich anschließend als Fehlentscheidung erweist, wenn man gewahr wird, dass eine besonnene Sache anstrengender oder unangenehmer wird als erwartet, wenn man große Anstrengungen auf sich genommen hat, nur um dann festzustellen, dass das Ergebnis den Erwartungen nicht gerecht wird, wenn man sich konträr zu seinen Überzeugungen verhält, ohne dass es dafür eine externe Rechtfertigung, Nutzen, Belohnung oder Kostenbestrafung gibt. Ist die Dissonanz stark genug? Kann ihre Bekämpfung eine dauerhafte Änderung von Einstellungen und Verhalten, Handeln herbeiführen? Starke Dissonanz entsteht insbesondere bei einer Gefährdung des stabilen positiven Selbstkonzepts, wenn also jemand Informationen bekommt, die ihn als dumm, unmoralisch oder irrational dastehen lassen. In der Alltagssprache werden solche Momente als peinliche Momente bezeichnet. Kognitive Dissonanz motiviert Personen, die entsprechenden Kognitionen miteinander vereinbar zu machen, wobei unterschiedliche Strategien benutzt werden, wie beispielsweise Verhaltensänderung oder Einstellungsänderungen. Falls nötig, werden die eigenen Überzeugungen und Werte geändert, was über temporäre Rationalisierungen weit hinausgeht. Unvorstellbar zu glauben, erschien mir während meines lebenslangen Studiums, es mit so vielen Milliarden Bekloppten auf Irrter zu tun haben zu müssen, die allesamt den Titel Mensch, Human, sich reichten, gleichermaßen aber nicht bemerkten, in welcher dishumanen Falle sie sich befinden. Wie kann nur sein, was einfach gar nicht sein kann? So kann meine zwischenzeitliche Annahme, dass diesseits gar nicht die von Allvater geschaffene Erdenwelt meine irdische Heimat sein, sondern bin ich in die Hölle gefallen? Heilen konnte ich erst nach der Erkenntnis des Gewahrseins des größten Fehlers fast aller Menschen wirken und erst nachdem ich für mich erkannte, was viele große Meister lange vor mir wussten und auch in die Welt des Erkenntnisgewinns einbrachten. 1b, versklave und du wirst versklavt. 1c, töte und du wirst getötet. 1d, liebe und Verweilen wir zunächst beim ersten genannten Punkt, der schon ein wenig provokant sich uns darstellt. Und ich weiß sicher, viele der Leser werden sofort kopfschüttelnd und mit reinster Weste statuieren, ich gehöre da nicht zu, werde aber trotzdem wie ein Sklave behandelt. Ja, mag sein. Dann wird wohl der Zustand des Erlebens des Einzelnen noch auf Ursachen aus zuvor durchwanderten Leben greifen, die durch den plötzlichen Tod enden mussten. Das Buch des Lebens, Buchhaltung, befand sich im Moment des Übergangs in die neue Klassenstufe des Erlebens nicht im Ausgleich und darum erlangt der Prüfling ein ach so schlimmes Schicksal. Saal, das altgermanische Wort für Heil in diesem Leben. Mit Fug und Recht stelle ich in den Raum, dass kein einziger Mensch im Diesseits Unrecht erleben wird, dass alles im Diesseits Erlebte nicht auf die bösen Zionisten und ihre Verbündeten zurückzuführen ist, sondern allein auf den ins Buch des Lebens und der daraus sich summierenden Anzahl von kollektiver Schuld auf uns alle niederprasselt. Nur einmal zum Verständnis für die Leser. Meinetwegen kann der ganze im Außen gespielte Scheiß rund um den Corona-Unsinn und die damit verbundenen Lügen noch 20 oder 50 Jahre so weitergehen. Ist mir das vollkommen egal, denn ich habe die notwendigen Mittel und Kontakte, mich dort aufzuhalten, wo kaum das verblendete Packzeug von Menschheit sich aufhält. Komischerweise erlangen mich auch nicht derartig mich bedrängende Maßnahmen, denn weder versklave ich Tiere, tue Pflanzen auch nur gut und Menschen helfe ich. Was also soll als Wirkung auf mich treffen, das nicht der Eingabe ins kosmische Wirken entsprechen könnte? Gleichsam geschieht den ebenso sanftmütigen Menschen meines nahen und fernen Umfeldes, des großen Kreises meiner Bekannten. Als Wirkung auf die unsagbaren Experimente des Altertums, in welchem unser Volk der Atlanta sich über die göttliche Ebene hinweggesetzt hatte, kam ein Resultat in unser Leben, das mit dem Besen in Goethes Zauberlehrling sporadisch zu vergleichen ist. In die Ecke Besen, Besen, seid's gewesen, wird nun nicht mehr leichte Anwendung finden, denn der Meister hat uns lange vergessen. Wir lauschten nicht mehr den Worten der Freier, schon gar nicht wollten wir uns die zarten Fingerchen an ihrem straffen Gesetze dreckig machen. Lieber fummelt man mit diesen im Arsch seines Freundes, während das nächste etwas sich als Mann Titten basteln lässt und sich seinen Schwanz irgendwie zu einer Mumu krempeln lässt. Wir sind nicht Gott. Wir sind Schöpferseelen auf Erden, die dem kosmischen Gesetz Gottes in voller Bandbreite und zu 100% unterworfen sind. Doch immer wieder wollen wir uns testweise in ein kaum ertragbares Leid bringen, um danach, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, die Resultate unseres Wirkens Rothschild, Rockefeller, Warburg, Schiff, Saud, Xi und ihren Lateinschöpfungen unser Versagen in die Schuhe zu schieben. Mich stören diese Ergebnisse, Wirkungen nicht. Haben jene nicht die Allmacht, mir irgendetwas anzuhaben? Doch bist du echt in der Bredouille dieser Ursachen wegen? Wie lange ist noch Krieg, bevor dein Erspartes endlich dem Ende zuging? Wie viele Vorräte hast du zu liegen? Was, wenn dich und deine Familie die im Zuge des Corona-Transhumanismus-Projektes gezüchtete, programmierte Zombies angreifen. Wie willst du, Couch Potato, dich und deine Familie verteidigen? Und gleiche kognitiv dissonante Verneinung tritt beim Lesen des oben genannten Punktes 1c ein. Ganz sicher, selbst der Bauer, von welchem ich vor vielen Jahren ein Haus mietete, der alle 4 bis 5 Monate hunderte kleiner Ferkel an den Schlachthof verkaufte, war sich sicher, dass er kein Mörder sei. Erst nach 12 Monaten erfuhr ich von des Bastards Widerwärtigkeit, sorgte aber binnen weniger Stunden für eine Teilgerechtigkeit gegenüber den Freunden aus dem Tierreich, die der gute Mann sein Lebtag nicht vergessen wird. Die vollkommene, aus kosmischer Ordnung herausstammende Entsprechung ereilte ihn vor einigen Jahren. Mittlerweile schlitzte er sich die Adern auf, ertrug nach Jahren des unvorstellbaren Schmerzes, trotz der starken Schmerzmittel, das ihm zum Erwachen gesandte Eigenleid nicht mehr. Schade. Und nun ließ genau das Unerträgliche, dem er flüchtend war, ereilt ihn in der kommenden Runde wieder. Da mein guter Freund mir die Frage stellte, warum denn die Tiere Fleisch essen können, er aber nicht, und ich diesen guten Mann für einen enorm Erwachten halte, denke ich, der Großteil der Leser wird kaum im Ansatz verstehen, wovon ich hierin schreibe. Darum sind es aus einem Geschlecht heraus gemäß der isaischen Lehren nur wenige und daraus auch noch geringe an Zahl, welche das Himmelreich auf Erden erleben werden. Physisches Gold wird dem Menschen kein Heil einbringen, ansonsten würden Yogis auf Tonnen dessen sitzen. Und die soeben genannte Schwester hätte nicht das innere Gold in ihrem Lehrsatz als einen prägnanten Punkt erwähnt. Betrachten wir die Lebenszeit der Karnivoren, so müssen wir unsere Entscheidung treffen. Natürlich steht es dem Menschen frei, sich tierisch niederzuverhalten und somit seine Anbindung an den Satan und das niedere Gefilde damit bewohnen zu wollen. Ein Friedensvertrag mit allem von uns Gewollten wird uns jene von Unmut getragene falsche Entscheidung nicht einbringen können. Darf nicht in Frieden leben jener Mensch, der im ständigen Kriege gegen das Leben seinen Weg geht und somit im Vertrage mit dem Satan steht. Wem begegnet der Krieg im Leben? Fragte Meister Sriyukteswar seinen Schüler Yogananda. Fraglos dem Krieger. Töte ich oder lasse feige das Tier im Hause des Krieges, dem Schlachthof, für mich aus seinem Leben verbringen, so werden all mein Tun und die mit diesem in Verbindung stehenden Zusammenhänge von Grönland aus gesehen. Jede Ursache wird gesehen und geahndet. Es gibt kein Entrinnen. Dementsprechend verhält sich aber die Gottebene gegenüber den Guten, die sich pro Leben und dem Schutz dessen verhalten. Wie gesagt, mir geht es fantastisch. Es kann gerne wie bisher weitergehen. Noch nie im Leben war ich freier, verstehe aber das Gejammer der Millionen, die im Vertrag mit Gehörnten leiden. Liebe bedeutet nicht, einen Menschen, eine Familie, ein Volk zu lieben und zu meinen, damit wäre Liebe in seinem Wesen gerechtfertigt. Liebe bedeutet, die Liebe zu Gott und allem, was Gott ist, zu respektieren, zu wertschätzen und sich gerecht gegenüber allem Göttlichen zu benehmen. Ist dieser eine Grundsatz des Lebens nicht verstanden, so wird das kosmische Gesetz weiterhin seine Wirkung auf die Prüflinge des Mittelreichs senden und weitere Maßnahmen der geistigen Pandemie übersenden, so lange, bis Mensch endlich verstanden haben wird. Ein schnelles Erwachen sei den Menschen gewünscht, nicht nationales Gespinne, um daraus wieder in den falschen Weg zu rennen. Erwache und liebe Gott, alle seine Geschöpfe, denn die Freiheit jedes einzelnen Gotteswesens ist deine Freiheit.